21. Dialog, Seite 261, Machiavell. Ich fürchte, dass du ein gewisses Vorurteil gegen innere Anleihen hast. Sie sind in mehrfacher Hinsicht wertvoll. Sie verbinden die Familie mit der Regierung, sie bieten dem Privatmann eine ausgezeichnete Anlagemöglichkeit und die modernen Volkswirtschaften anerkennen heute, dass die öffentlichen Schulden den Staat nicht verarmen, sondern bereichern. Dialoge, Seite 262. Heutzutage nimmt man bei den Banken kein Geld mehr auf. Anstatt mit den Kapitalisten Geschäfte zu machen, wendet man sich an die Gesamtheit, an die Reichen, die Armen, die Handwerker, die Kaufleute und jeden, der einen Pfennig übrig hat.